Wir hatten die Eigenschaften eines Erziehers, was er an Eigenschaften haben sollte. Und dann die Methoden, wie man auf beste Art und Weise erzieht. Und jetzt kommen die Thematiken, also worauf man ein Kind erzieht. Und da hatten wir die Thematik Tawhid und die Thematik Al-Ibada. Und jetzt kommt die Thematik mit dem Akhlaq. Wenn man diese Vorträge miteinander verknüpft, dann kommt inshallah eine gute Ergebnis, wie man inshallah erzieht. Und auch im letzten Vortrag, das war auch eine Ergänzung dazu, dass man auch vermeidet die Fehler in der Erziehung. Dass man vermeidet die Fehler in der Erziehung, die auch erwähnt worden sind in dem Vortrag. Ja, weil die auch einen Einfluss haben auf den Akhlaq, auf den Charakter oder sozusagen auch in seine Absicht oder in sozusagen seine spätere Zustand, wie das Kind sich entwickelt. Zu den Akhlaq, die man sozusagen dem Kind einpflanzen sollte. Und das sind sozusagen die wichtigsten Akhlaq, worauf man ein Kind aufbaut, ist erstmal die Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Und wenn man es jetzt verknüpft mit den Methoden, wie man überhaupt erzieht, dann sollte man als allererstes immer an die erste Methode denken, und zwar, dass man selber ein guter Vorbild ist. Das heißt, die Ehrlichkeit, bevor du dem Kind jetzt sagst oder ermahnst, sei ehrlich und lüg nicht und so weiter und so fort, musst du das als Vorbild machen. Ja? Deswegen, die schlechteste Erziehung ist, wenn du selber lügst und verlangst von dem Kind, dass er ehrlich ist. Ja. Deswegen erinnert man an den Schlüssel und Erfolg, den der Prophet Muhammad s.a.w. erwähnt hat. Er sagte, alaikum bis-sidq. Also haltet euch an die Wahrhaftigkeit, an die Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, ja, oder Ehrlichkeit. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. Das heißt, die Ehrlichkeit rechtleitet zum Guten. Und das ist der Schlüssel, den du deinem Kind geben solltest. Die Ehrlichkeit rechtleitet zum Guten. Und das Gute führt zum Paradies. Das Gute führt zum Paradies. Deswegen, was die Ehrlichkeit widerspricht, ist das Lügen. Ja? Und der Prophet Muhammad hatte seine Erziehungsmethoden, was das Lügen angeht, was die Ehrlichkeit angeht. Deswegen der Prophet Muhammad, wenn jemand zum Beispiel gelogen oder gesündigt hat, ja, hat der Prophet Muhammad sozusagen eine Strafung gehabt, ja, dass er nicht mit ihm redet oder dass er ihn bestraft in einer Art und Weise, dass er zeigt, das, was er macht, ist ein Fehler. Und sollte man wissen, dass auch das Lügen beim Spaß auch als Lüge zählt. Das ist sehr wichtig. Deswegen bei deiner Erziehung zum Kind, wichtig ist, dass du nicht lügst und das als Spaß dem Kind beibringst. Das passiert bei Eltern. Deswegen der Prophet Muhammad hat auf diese Erziehung geachtet. Als er eine Frau gesehen hat, die ihrem Kind gesagt hat, komm, und hatte was in der Hand, ja, der wollte wirklich überprüfen, hat sie was in der Hand oder nicht. Ja, ich gebe dir was, sagte der Prophet, was willst du ihr geben? Dann hat sie dann wirklich was gehabt, weil er hat dann gesagt, wenn du nichts hättest, also was hättest und hast ihm gesagt, komm, ich gebe dir etwas, dann hätte es schon als Lüge gezählt. Und wie viele Eltern machen sowas? Wie viele Eltern lügen ihre Kinder an? Und das ist sozusagen etwas, was man als schlechte Sache einpflanzt bei dem Kind. Ja? Oder, dass man etwas lügt, guck mal da, da ist nichts. Ja? Hab Spaß gemacht. Das gibt es auch verbreitet. Ja? Und auch die Kinder, manchmal machen sie auch Spaß, aber mit Lügen. Deswegen war Eigenschaft des Propheten Muhammad sallam, er hat Spaß gemacht, aber der hat nur die Wahrheit gesagt. Der hat Spaß gemacht, aber nur die Wahrheit gesagt. Wie als Beispiel, als der Prophet Muhammad sallam, eine alte Frau zu ihm gekommen ist, hat sie gesagt, werde ich im Paradies betreten, war eine alte Frau. Was hat er gesagt? Er hat die Wahrheit gesagt. Ja, sagte, alte Frauen kommen nicht im Paradies. Und dann war sie traurig, dass sie weggegangen. Ja, er hat gesagt, bring sie zurück. Und dann hat er erklärt, dass jede Frau im Alter von 33 jung da reinkommt, wird nicht alt sein. Ja, und das ist so eine schöne Sache, dass im Paradies man nicht als alter Mann reinkommt oder alte Frau reinkommt, sondern dass man, Alhamdulillah, mit so jungen Jahren, auch wenn man als alter Mann gestorben ist, bleibt man aber trotzdem im Paradies als junger Mann. Das war eine Methode, wie der Prophet Muhammad die Wahrheit gesagt hat und Spaß gemacht hat. Deswegen sollten wir daran denken, dass wir, wenn wir Spaß machen, dass das immer mit der Wahrheit verbunden ist. Auch die Vertrauenswürdigkeit, Al-Amana, ist sehr, sehr wichtig, dass man den Kindern das beibringt. Und Amana ist sozusagen wichtig bei Gegenständen. Es ist wichtig, dass man ihnen sagt, das Kind beibringt, dass Allah ta'ala uns sieht und dass Allah ta'ala sozusagen das Anvertraute sozusagen sehr hoch geschätzt hat, dass man das nicht nimmt und nicht zurückgibt. Ja? Und deswegen sollte man auch immer überprüfen bei Angelegenheiten, was wem gehört, dass man sozusagen diese Amana immer in den Herzen einpflanzt. Ja? Sagte der Prophet Muhammad, also gib die Amana, das Anvertraute, sollst du demjenigen geben, der dir das anvertraut hat. Ja? Und verrate nicht, wer dich verraten hat. Also ein Brechen von Amana ist nicht eine Eigenschaft von einem Muslim. Und auch zu den wichtigsten Charaktereigenschaften, die man den Kindern beibringen sollte, ist die Bescheidenheit. Die Bescheidenheit. Deswegen, wie bringt man dem Kind die Bescheidenheit? Wie bringt man dem Kind die Bescheidenheit? Und das war eigentlich zu den, Wasaya von Luqman. Das heißt, das, was Luqman zu seinem Sohn gesagt hat, nachdem er den Tawhid erwähnt hat und die Anbetung und das gute Gebiet der Stichte verbieten, hat er gesagt, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Und dann sagte er, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكْ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكْ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Hier geht es darum, dass Luqman, nachdem er diese Grundlagen von Erziehung angewandt hat bei seinem Sohn, in seiner Ermahnung zu seinem Sohn, dass er ihn an Tawhid erinnert hat, dass er Allahs Beobachtung, Befolgung des Propheten, die Anbetung, das gute Gebieten, der Stiche verbieten, kommt er dann jetzt zu dem Thema Akhlaq und Adab, Benehmen und Charakter. La tusa'ir khaddaka linnas, sagt er zu seinem Sohn. Also, du sollst nicht dich von den Menschen wenden aus Überheblichkeit. Ja. Und das ist sozusagen diese Verhalten, wenn jemand überheblich ist, dann guckt er die Leute nicht richtig an. Also das heißt, der steht so vor dir und der guckt ihn nicht an. Das ist sich wenden von ihm aus Überheblichkeit. Und وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, und gehe nicht in einen Gang von Überheblichkeit. Deswegen achtet man bei seinen Kindern, dass auch nicht diese Sachen eintreffen, die Überheblichkeit und dass sie sich hochstellen gegenüber den anderen. Ja. Deswegen sollte man zwischen zwei Sachen unterscheiden. Dass man Alhamdulillah den Islam bewahrt und auf Islam ist, das ist eine gute Sache. Und stolz auf den Islam zu sein, ist eine gute Sache. Aber sollte man nicht vermischen mit Überheblichkeit gegenüber den anderen, auch wenn er ein Kafir ist. Ja? Dass man die anderen verachtet. Ja? Dass man die anderen als nichts sieht. Ja? Deswegen ist das nicht vom Islam die Überheblichkeit. Der Prophet Muhammad, der den Tawhid verwirklicht hat, auf beste Art und Weise. Und der die Liebe zu Allah und die Verabschiedung von Allah ta'ala auf beste Art und Weise angewandt hat. Hatte trotzdem die Bescheidenheit. Deswegen sollte man nicht sich besser als die anderen sehen. Und sollte man sich nicht hochmütig verhalten. Weil diese Hochmütigkeit ist eine Eigenschaft von Iblis. Von dem Shaitan. Ja. Deswegen ist wichtig, dass man dem Kind beibringt. Ja. Es kann sein, dass das Kind besondere Besonderheiten hat. Es kann sein, dass das Kind etwas hat, was die anderen nicht hat. Ja. Lehrt man ihn zu teilen. Lehrt man ihn die Bescheidenheit. Und auch wenn die anderen das nicht haben oder das nicht haben, sollten wir immer bescheiden sein. Und verbinden wir ihn mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sozusagen vieles hatte, was die anderen nicht hatten. Aber trotzdem die Bescheidenheit hat. Ja. Wie erkennt man die Bescheidenheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Ja. Dass jemand in die Runde kam, normalerweise einer, der Ansehen hatte, ja, erkennt man sofort von weit, dass sie entweder ihm hochtragen oder eine hohe Stelle hat oder so weiter. Aber kam jemand in diese Runde in die Runde des Propheten und sagt, wer von euch ist Muhammad? Guck mal diese Bescheidenheit. Er war nicht zu erkennen. Obwohl wer ist der? Gesandte Allahs. Der sozusagen die Sahaba so verehrt hat. Ja? Wer von euch ist Muhammad? Jemand. Ja? Das ist so ein schönes Beispiel für die Bescheidenheit des Propheten Muhammad. Ein weiteres Beispiel für die Bescheidenheit des Propheten Muhammad. Wie er beschrieben worden ist, dass da kommt ein kleines Mädchen, nimmt Hand des Propheten Muhammad. Wie müssen wir das heute vorstellen? Ein Präsident, der ein Land führt. Ja? Und kommt jetzt ein Mädchen, nimmt seine Hand. Ja? Überhaupt, dass ein Mädchen heutzutage zu einem Präsident die Hand anfassen kann, dazu kommt, das ist unmöglich. Weil der hat schon seine Leute und wenn jemand sozusagen nur ein Mucks macht, dann kommen so diese Bodyguards und so. Ja, aber in Zeit des Propheten Muhammad, der eigentlich höhere Status hat als jeder Präsident, kommt in ein Mädchen, die will irgendwas machen, nimmt den Prophet mit, der geht mit Bescheidenheit mit ihr, erledigt ihre Sache und kommt zurück zu den Sahaba, radiallahu anhu, und ist da der Gesandte Allahs, der die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala erklärt und die Sahaba aus Respekt und aus sozusagen Verehrung zum Propheten Muhammad sallam, einer von den Sahaba sagt, ich konnte nicht den Propheten Muhammad sallam anschauen. Das Respekt zu ihm. Ja? Und kommt diese Respektperson, nimmt ihn ein kleines Mädchen, die Hand von ihm und erledigt ihre Sache. Ja? Eine Bescheidenheit. Deswegen ist wichtig, dass man diesen Charakter des Propheten Muhammad in den Kindern einpflanzt, wie der Prophet bescheiden war, wie der Prophet ehrlich war, wie der Prophet die Amana, vertrauenswürdig war. Ja? Auch diese Karam, diese Großzügigkeit, ja, sollte man auch den Kindern beibringen. Ja. Heutzutage, Alhamdulillah, was man jetzt heute sieht, was jeder Kind von Eltern gegeben wird, von Essen oder Trinken oder Sachen, die er mit anderen teilen könnte. Ja. Wenn man nur erinnert, ja, wie wäre es, wenn du sozusagen eine Packung heute, anstatt jetzt ein Stück zu nehmen, eine Packung, verteil das an deine Freunde und so weiter und so fort. Diese Sache, die er sozusagen eingepflanzt bekommt, ja, bildet sich der Charakter bei ihm. Bildet sich der Charakter von was? Von Großzügigkeit. Aber heutzutage sieht man das Gegenteil. Heute sieht man so das Kind so, das ist mein Spielzeug, das ist mir. Der sieht bei anderen etwas, der will das nehmen. Ja, das ist das Gegenteil. Deswegen ist eine große Aufgabe von Eltern, wie sie von dem Kind diese schlechten, negativen, dieser Egoismus tauschen mit Großzügigkeit. Wenn ein Streit anfängt, dass man schon in den Streit reinkommt und sagt, nein, im Gegenteil, wir sind großzügig, wir beharren nicht, wir wollen nicht sozusagen alles für uns, wir geben an andere. Der Prophet Muhammad hatte diese Gabe, hatte diesen Charakter, dass er großzügig im Geben war. Ein Beduite, er hatte ihm sozusagen eine ganze sozusagen Reihe von Schafe gegeben. Der kam zu seinen Freunden zurück und sagte, und der ist im Islam reingekommen und hatte eine Euphorie gehabt. Ja. Der Prophet hat so eine große Gabe gegeben von Schafe. Ja. Ich bin von jemandem zurückgekommen, der nicht die Armut fürchtet. Er hat keine Angst von Armut. Obwohl die Verhältnisse im Frühjahr war nicht so, dass man jetzt einfach so ganz schnell sowas geben könnte, aber dieser Charakter von Großzügigkeit. Ja? Du siehst die Großzügigen, auch wenn sie wenig haben, geben sie. Und du siehst diejenigen, die Krankheit im Herz haben, die geizig sind, ja, egal was sie haben, ja, die finden es immer zu schade, etwas zu geben. Ja? Deswegen guckt euch die Moschee an. Ja? Wer gibt? Die Großzügigen. Ja? Wer ist geizig? Ja? Nicht derjenige, der jetzt kein Geld hat oder so weiter. Nein. Aber jemand, der Krankheit im Herz hat. Ja? Der findet das zu schade. Oder der wird sich sagen, okay, ich könnte da alles machen mit dieses Geld. Aber nicht an andere geben. Ja? Und deswegen sollte man auch wissen, diese Regel von Allah, dass das, was du gibst, ja, ist nicht verloren gegangen. Ja? Sondern das steigt zu Allah und nimmt Allah an und macht dir das zu einer großen, großen Tat. Ja, diese kleine Spende wird bei Allah Ta'ala groß gemacht. Und er setzt dir im Diesseits. Deswegen diese Werte geben an dem Kind, dass er nicht zu fürchten hat, giebig zu sein und dass Allah Subhanahu wa Ta'ala immer mehr gibt. Ja, auch eine Eigenschaft, die man in Kindern einpflanzen sollte, ist As-Sabr. Die Geduld. Ja. Und die Geduld wird sehr oft in Situationen des Kindes vorkommen, wo man Geduld braucht. Sehr oft. Ja. Und deswegen könnte man die Kinder, wie wir das verbinden mit der Ibadah, auf sozusagen Fasten erziehen. Wenn sie schon anfangen zu fasten, ist der erste Schritt, Geduld zu lernen. Ist der erste Schritt, Geduld zu lernen. Und vergleicht mal Kinder, die gelernt haben zu fasten, in ihrer Geduld, mit Kindern, die noch nicht fasten. Dann merkt ihr, dass diese Kinder, die fasten, schon mehr sozusagen Geduld ausüben können, als die Kinder, die nicht fasten. Deswegen ist es sozusagen eine Verbindung zwischen die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man fastet für Allah subhanahu wa ta'ala und dafür sozusagen seine Anbetung verrichtet, mit dem Charakter des Geduldes, das, was ein Kind braucht. Und hat man viele Situationen, wo das Kind jetzt Geduld lernen soll. Ja. Beispiel, wenn das Kind auf Essen wartet. Oder wenn sozusagen der Vater oder die Mutter im Gespräch sind, dass man beibringt, nicht zu unterbrechen, bis sie fertig sind. Ja. Oder sonstige tägliche Prüfungen, wo man immer sozusagen an die Geduld erinnert und an die Belohnung von Geduld erinnert. Erstens, Allah ist mit den Geduldigen. Zweitens, Allah liebt die Geduldigen. Ja? Und was wir brauchen bei Geduld, zum Beispiel Geduld hat ja drei Arten, wie ihr vielleicht kennt. Geduld in Gehorsamkeit und Geduld von Sünden wegzukommen und Geduld bei Schicksalsschläge, dass man nicht was Falsches sagt, dass man nicht sozusagen zornig wird, dass man nicht sozusagen unbedacht handelt. Ja. Deswegen auch bei Streiten, ja. Wenn die Kinder sich streiten oder jemand mit den anderen sich streitet, dass man auch an die Geduld erinnert, so dass man nicht voreilig ist in seiner Handlung. Und meistens diese Voreiligkeit führt dazu, dass man große Streit hat oder noch mehr das eskalieren lässt. Das sind so einige Eigenschaften, die man dem Kind sozusagen beibringen sollte, was der Charakter oder was ja, der Charakter angeht. Und auch dazu sollten wir auch daran denken, dass es eine Prozedur ist, dass die nicht so schnell kommt. Das heißt, man guckt auf die Macken von Kindern. Man guckt auf die schlechte Verhalten, wie man das ändert. Ja? Und das meiste braucht sozusagen eine Art von Training. Also Geduld braucht Training zum Beispiel. Einige haben vielleicht eine Kinder von Grund auf gute Eigenschaften, ja, aber andere nicht. Das heißt, man braucht eine Training, wie man die Geduld einpflanzt, wie man sozusagen die schlechten Eigenschaften abbaut, ja, und auch die Methoden benutzen, wie zum Beispiel die Motivation zu dem guten Charakter, die zeigen, dass er was falsch gemacht hat bei falschem Charakter, erinnern an den Vorbilder, zeigen, wie man das am besten macht. Ja. Das sind so Sachen, wo man die Kinder sozusagen in den Charakter sozusagen trainiert, dass er sich diese Charakter aneignet. Und auch die Benehmen. Das heißt, es gibt Charakter und es gibt Benehmen. Benehmen, da gibt es verschiedene Manieren, die der Muslim lernen sollte. Ja? Und am besten pflanzt man das in sein Kind. Deswegen der Prophet Muhammad hat die Manieren beigebracht und hat auch Kinder Manieren beigebracht. Dass man nicht sagt, das ist ein kleines Kind. Ja? Wie zum Beispiel Benehmen von Essen, Benehmen von Trinken, Benehmen von sozusagen das Betreten von Zimmern ist auch sehr, sehr wichtig, weil hier Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Beispiel als eine Benehmensregel im Koran festgelegt, dass die Kinder in drei Zeiten brauchen, vorher zu klopfen oder sozusagen nicht sofort in ein Zimmer reinzugehen, vor einem Zimmer von Eltern, dass man denen beibringt. Ja? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala die Zeit vor dem Fajr, ja, das ist ja die Zeit, wo die Leute sozusagen im Bett sind und im Schlaf sind, da kann das Kind vielleicht was sehen, was er nicht sehen sollte. Deswegen bringt man ihm bei, dass er sozusagen, bevor er eine Tür aufmacht, dass er erstmal klopft, dass man erstmal um Erlaubnis fragt, reinzukommen. Ja. Manche Eltern wenden das auch nicht richtig an. Ja. Die sagen, du musst vorher klopfen. Der hat geklopft und geht rein. Nein, man muss ihm beibringen, dass erst bei Erlaubnis du reinkommst. Weil die Kinder sind ungeduldig. Ja, und sie lernen von ihren Eltern. Du sollst klopfen, dann haben sie geklopft. Ja, aber sie gehen rein. Was sehen die dann? Deswegen sollte man beibringen, dass sie bei Erlaubnis reinkommen. Komm rein. Nach dem Komm rein, gehen sie rein. Die drei Zeiten sind vor dem Fajr. Oder in der Qailula-Zeit, also das, wenn man zum Beispiel in den Nickerchen geht, in den Zimmer oder so weiter, dann sollten sie schon klopfen. Und nach dem Isha, also wenn man schlafen geht und die Kinder wollen im Zimmer von den Eltern, wollen etwas, dann sollten sie lernen zu klopfen. Das sind auch Benehmensregeln. Ja? Und auch Benehmen bei Sitzungen. Unsere Kinder muss man auch beibringen, was gibt es für Benehmen von Sitzungen. Und Alhamdulillah, vielleicht der ein oder andere kennt die Reihe, die wir hatten bei Benehmensregeln, die eigentlich nützlich ist für jeden Muslim, aber auch für die Eltern, wie sie ihre Kinder dem Benehmen beibringen, kann man inshallah diese Reihe anschauen. Ja, da hat sich sozusagen eine Reihe von Benehmensregeln beigebracht, Benehmensregeln von Essen und so weiter. Es ist wichtig, den Kindern beizubringen. Und auch die Beziehung zu den anderen hat auch mit dem Charakter zu tun. Die Beziehung zum Beispiel, die Eltern, Kinder, wie ihre Beziehung zu Eltern sein sollte. Deswegen ist auch eine große Schwäche von Eltern, dass sie die Kinder sozusagen auf eine Art und Weise erziehen, dass sie gegenüber ihren Eltern sich schlecht benehmen. Das heißt, in Wirklichkeit sind die Eltern, oder viele Eltern, sag ich mal, die ihre Kinder das schlechte Verhalten zu ihren Eltern beibringen. Wie? Indem man zum Beispiel bei den Kindern, sie schreien ihre Eltern, sie verhalten sich unartig und so weiter und so fort und wollen den Kindern sozusagen stillhalten und haben Barmherzigkeit mit ihnen, wollen sie nicht kränken, wollen nicht, dass sie unzufrieden sind. Aber dabei machen sie große Fehler. Große Fehler der Ansprache zu Eltern. Ja. Aber die sehen das nicht mehr als ein Fehler oder achten nicht darauf oder sehen das als Fehler, aber haben zu große Neigung zu den Kindern, dass sie da nicht einschreiten. Wo dann das Kind wächst und sozusagen in ihm dieser schlechte Charakter sozusagen verwurzelt wird. Deswegen sieht man jetzt bis jetzt heutzutage viele Jugendliche, die noch ihre Eltern vielleicht anschreien. Ihre Eltern sozusagen nicht richtig behandeln, wie im Koran ist. Deswegen ist wichtig, den Kindern diese Verse zu rezitieren, die Allah ta'ala uns gegeben hat. Als Koran-Verse, wo Allah ta'ala spricht, wie man mit den Eltern umgehen sollte. Allah ta'ala hat geschrieben, dass man niemanden anbetet außer ihm, und mit den Eltern gütig zu sein. Und dann erklärt Allah subhanahu wa ta'ala die Güte. Wenn einer von ihnen älter wird, wenn beide älter werden oder einer von ihnen älter wird, dann sollte man nicht schlecht zu ihnen sein, Schlechtes sagen. Ja. Und darf man nicht uff sagen. Das ist das mindeste Wort, das man nicht sagen darf. Deswegen diese Sachen bei den Kindern einpflanzen. Und bei der Anwendung wenn man sieht, dass jemand vielleicht schlecht redet, laut wird gegenüber die Mutter, gegenüber Vater, hier dann schon einschreitet. Sagen, du hast deine Stimme über deine Eltern erhoben. Ja? Mit Berücksichtigung, zum Beispiel das Kind hat vielleicht ein Bedürfnis oder hat Hunger oder so weiter, das berücksichtigt man. Aber trotzdem einschreiten, wo einzuschreiten ist. Die Eltern darf man nicht so benehmen, auch wenn man Hunger hat, auch wenn man das hat. Und man behandelt sein Problem. Nicht, dass man sagt, okay, sein Problem wird gar nicht behandelt. Aber einschreiten, wo einzuschreiten ist. Genauso die Beziehung zu den Familienband. Onkel, Tante, die Familie, dass man die Familienbande pflegt. Auch zu den Nachbarn. Ja. Die Eltern manchmal sind schlechte Erzieher, was den Nachbarn angeht. Ja. Weil Allah hat uns den Nachbarn sozusagen befohlen, dass wir ihn richtig behandeln. Das heißt, er hat Rechte gegenüber uns. Und dass man, wenn zum Beispiel irgendwas Falsches passiert, auf Seite seines Kindes steht und auch die Nachbarn dann auch negativ macht oder so weiter und guckt nicht, wer Recht hat oder ob man vielleicht seine Nachbar geschadet hat und so weiter, dann hat man eine schlechte Erziehung gemacht. Weil man hat ihnen nicht das Recht von dem Nachbarn ans Herz gelegt und beigebracht, wie uns eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala beigebracht hat. Deswegen diese Rechte weiterzugeben an den Kind, wie er seine Eltern behandeln sollte, wie er seine Familie behandeln sollte, wie er die Nachbarn behandeln sollte. Ja? Auch was sozusagen den Kinder angeht, dass man den Charakter durch das Wissen erlangen aneignet. Ja? Wie viele Kinder, wenn man die zu einer Sitzung des Korans bringt, ändern sie sich positiv, weil sie nehmen Kontakt erstmal mit Allahs Wörter und haben einen Lehrer, Alhamdulillah, sozusagen auf dem Benehmen von Koran achtet und so weiter, dass man das mit dem Benehmen auch schon verbindet. Das heißt, wir brauchen unsere Kinder in Bildung einzubringen, eine islamische Bildung, dass er Koran lernt, ein Koranlehrer, der auf die Benehmen achtet, ja, Islam lernt, dass er Koran und Sunna lernt, dass er dann auch dadurch auch diese Benehmen aneignet. Ja. Wie viele Kinder, die werden vielleicht 14 oder 15 Jahre, ja, sie haben nie was von Tahara gelernt. Sie haben nie etwas über die Religion gelehrt bekommen. Ja, oder über Tawhid oder so weiter. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wenn wir auch an die Erziehung und an die Charakter der Kinder achten wollen, sollten wir ihnen auch das Wissen ermöglichen, dass sie Wissen erlangen. Und Alhamdulillah, die Methoden von Wissen erlangen und auch die Möglichkeiten sind viel. Ja. Zu Moschee zu bringen, zur Koranlehre zu bringen, zu den Sitzungen des Wissens zu bringen. So eine Sitzung, ja, wäre empfehlenswert, auch die Kinder mitzubringen. Und auch andere Sitzungen. Und zu Jum'a. Und dass man auch mit dem Kind redet. Was hat man heute von der Jum'a mitgenommen? Ja, dass man auch diese Predigten und die Unterrichts, sozusagen Reihen oder Unterrichtssitzungen, wo über diese Charakter geredet wird, dass man dann auch beibringt, was ihm beibringt, in eine Sitzung zu sitzen. Das sind alles auch Benehmen, die das Kind auch braucht. Deswegen, das Reden über sozusagen Charakter ist viel, aber man kann nicht alles in eine sozusagen in einen Vortrag alles reinpacken, aber ich habe sozusagen so Schlüssel Sachen erwähnt und zum Beispiel zu den anderen Vorträgen über Benehmensreihe, dass man vielleicht das mit dem Kind mit durchnimmt. Zum Beispiel ist eine Empfehlung, Aqida, was vereinfacht ist, dass man ihm beibringt. Die Anbetungen, dass man ihn begleitet zur Moschee und auch in den Unterrichten reinbringt, wo über diese Thematiken geredet wird. Und auch als letztes wollte ich, was das Charakter des Kindes angeht, einige sozusagen Anweisungen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnen, die auch einen Einfluss haben können auf den Charakter des Kindes. Und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt allgemein eine Regel an alle Muslime. Und das ist eine Aufgabe der Eltern, dass sie auch das bei ihren Kindern das machen. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي. Also, befreunde dich nur mit einem Gläubigen, ja, und soll von deinem Essen essen nur einer, der gottessüchtig ist. Was heißt das für die Erziehung des Kindes? Das heißt, Charakter des Kindes ist sozusagen Charakter von seinem Freund. Wie viele Kinder kommen von zu Hause mit gutem Benehmen? Und wenn sie in Kontakt kommen mit anderen Leuten, kommen sie nach Hause und hören sie zum ersten Mal, dass sein Kind vielleicht ein Schimpfwort in den Mund genommen hat. Ja. Sogar manche Kinder wissen nicht mal, dass das ein Schimpfwort ist. Ja. Schon hört der Vater oder die Mutter dieses Schimpfwort und dann ist er direkt sauer auf dem Kind. Ja. Und das Kind weiß noch nicht mal, dass es ein Schimpfwort ist. Warum? Weil der kam von einer sauberen sozusagen Atmosphäre und hat sich was geschnappt von falschen Freunden, falsche Leute. Deswegen ist eine sehr große Aufgabe, dass man gewählte Freunde wählt. Ja, dass man sozusagen eine Atmosphäre so gut wie möglich sauber hält. Ja, und dass man auch das Kind eine Filterung gibt. Ja, solche falsche Wörter und solche sollten wir nicht wiederholen, sollten wir nicht sagen. Das ist sozusagen etwas, was wir Muslime nicht machen, nicht sagen und so weiter und so fort. Und bei 1, 2, 3 diese Freunde, die man überprüft hat, die man weiß, dass sie auch gute Charakter haben, dass sie sozusagen auf mein Kind einen guten Einfluss bringen können, dann sollte ich für sie die Freunde wählen. Ja. Und viele sozusagen Hadithe über den guten Charakter, die man auch den Kindern beibringen kann, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat über den guten Charakter. Und das Schönste ist, wenn man die Liebe vom Kind sozusagen an den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einpflanzt, dass das Kind das den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt. Ja, dass man ihm sagt, auch die Möglichkeit, sozusagen zusammenzukommen oder sozusagen am nächsten zu ihm zu kommen, ist, dass man seinen Charakter pflegt. Weil der Prophet Muhammad hat gesagt, die Nähersten von euch zu mir, diejenigen, die die besten Charaktere haben. Und deswegen kann man das auch als eine sozusagen Ziel eben für das Kind, wie man zum Prophet am nähersten kommen könnte, Yawm al-Qiyamah, und was man dazu machen sollte. Und dass man erinnert. Ja, das ist eine Sache, die Allah subhanahu liebt. Das ist eine Sache, die Allah subhanahu nicht liebt. Das ist eine Sache, die dich Yawm al-Qiyamah dem Prophet näher bringt. Ja, und so pflanzt du die guten Eigenschaften in dein Kind und warnst ihm von den schlechten Eigenschaften. Und genauso wie du sozusagen, also wie du von deinem Kind erwartest, dass er Geduld hat, solltest du auch als Elternteil Geduld haben mit der Erziehung und viel Dua machen und niemals die Hoffnung aufgeben und nicht sehen, sozusagen, wie dein Kind jetzt in dem Zustand ist, ja, dass du nicht sozusagen Hoffnung hast, dass sich sein Zustand verbessert. Ja. Deswegen solltest du immer die Hoffnung haben, Dua machen und das Beste geben, wie du an den Charakter von deinem Kind arbeitest. Und inshallah, wenn der Ustad Jaballah auch zurückkommt, dann wird er inshallah auch allgemein, wie wir uns auf den guten Charakter erziehen können, weil das ist sozusagen eine Kombination. Weil wenn wir uns das aneignen, sind wir gute Vorbilder für die Kinder, wie wir das bei denen einpflanzen können. Und deswegen kann man sozusagen an Situationen, die er gemacht hat, von gutem Charakter, sei es in Geduld oder sei es in Großzügigkeit oder so weiter, wenn das Kind das sieht, ja, dann hat er eine mehr größere Motivation, das zu machen, als wenn er das nur hört. Ja. Wenn du zum Beispiel in der Moschee Geld gibst, ja, für die Moschee, und auch einen Teil von deinem Geld dem Kind gibst, dass er auch spendabel ist. Und wenn er eigenes Geld hat, ja, motivieren, dass er auch spendiert, dann hat man sozusagen einen Charakter eingepflanzt. Ja. Verteilen an die Brüder, etwas, was er hat, mit anderen teilen. Das ist sozusagen eine Erziehung. Dass man das selber macht und dass man dann auch dem Kind das sehen lässt und dass er dann auch man ihn ermöglicht und ihn motiviert, das zu machen. In allen Ebenen, was ich erwähnt habe von den guten Charakter, das sind so Schlüsselwörter, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unsere Kinder diese guten Eigenschaften aneignen lassen und dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen leuchtet. Und der Dua vom Prophet Muhammad sallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakka. Allah, gebe meine Seele die Gottesfurcht und läutere sie. Du bist der Beste, der sie läutert. Das ist sozusagen eine Verbindung an Allah subhanahu wa ta'ala, wo wir uns verbinden, wo wir Dua machen. Und wo wir unsere Tawhid, ja, mit dem Herzen aufrufen, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns diese Dua annimmt, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen läutert. Das ist das, was wir wollen, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.